alle weg, die Straße ist weg. Zigeunerfahrt, jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerfahrt, jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerfahrt.